Über alle Straßen des Reiches, von allen Grenzen und aus allen Gauen marschieren die Kolonnen der Jugend nach Nürnberg. Der Weg der Hamburger führt durch Braunschweig, die Stadt Heinrichs des Löwen, dann weiter durch Goslar und die alten Städte des Harzes dem großen Ziel entgegen. Während die Jungen von der Ostsee singend durch Pommern ziehen, beginnt der Marsch der Ostmärker in Braunau, der Geburtsstadt des Führers. Den Saarpfälzern begegnen wir hier im romantischen Neckartal. Vorbei an den zerklüfteten Höhen des sächsischen Felsengebirges nehmen die Schlesier ihren Weg zum Vogtland. Kilometer um Kilometer, Tag für Tag. Überall durch Deutschland tragen die Jungen ihre Fahnen auf ihrem großen Bekenntnismarsch zum Führer. Willkommen, Kameraden, in unserer Heimat. Und wenn ihr wieder von hier zieht, dann bitte ich euch, dem Führer die Grüße unserer Heimat zu übermitteln und ihm zu sagen, dass eure Fahnen die Liebe des ganzen deutschen Volkes bekleidet. Als Führer der Marscheinheit danke ich Ihnen für die herzlichen Begrüßungsworte. Lassen Sie mich mit Rücksicht auf die hungrigen Mägen meiner Kameraden nur feststellen, dass wir uns alle freuen, heute und morgen Gäste dieser Stadt zu sein. Thank you. Gestern Abend im Quartiere kriegt der Karl ein bisschen klein und er ruft so recht entrüstet, ey, da passt ich gar nicht rein. Unser Spieß, der ist sehr strenge und der schleift uns, dass es kracht. Doch die Sache mit den Kindern hat auch ihm viel Spaß gemacht. Doch am Morgen dann beim Frühsport kommt so mancher hinten rein, der am Abend bei den Mädchen wollte stets der Erste sein. Nun wollen wir auch mal sehen, dass wir ein plattdeutsches Lied zusammen singen können. Kennt ihr all das Lied von Bolala? Durch die alten Städte Schwabens und Frankens dröhnen viele Tage die Marschtritte der Kolonnen.